Von mir aus, wenn einer die oder eine die Aufzeichnung startet, von mir aus können wir es machen. Harry hat schon. Ratzfatz. Und Frank Rinder soll ich runterholen. Der ist noch in der AG Gesundheitsdienstpolitik und unterhält sich auch mit einem Kandidaten Wilk. So. Wenn sein Punkt drankommt. Irgendwie verrutscht das hier ständig, so jetzt aber. Ja, okay, dann begrüße ich euch zur so und so vielten Sitzung. Ja. 34. Mache ich die 34. Sitzung, okay. 34. Sitzung steht da oben auch irgendwo. Danke dafür. Dieses Landesvorstands Nordrhein-Westfalen. Ich habe gerade die Sitzungsleitung an mich gerissen. Bisher hat niemand protestiert. Nee, mach, hau rein. Gut, dann mache ich mal einfach weiter. Wir haben ein Programm, das sowieso. Wir haben vor allen Dingen ein Protokoll. Vielen Dank. Das ist auch vorbereitet. Danke, Isan. Danke, Harry. Vermutlich auch was zu beigetragen. Wer weiß, das kriegen wir gleich noch erfahren. Wir sind mit vier Personen des Vorstands anwesend gerade. Und damit sind wir beschlussfähig. Es gibt einige, die sind noch auf Arbeit. Das ist ja, soll ja vorkommen. So, wir haben beschlussfähig, habe ich gerade schon gesagt. Genau, wir haben ein Protokoll. Vielen Dank. Das vom letzten Mal. Gibt es dazu Kommentare, Anregungen, Fragen? Ich würde es gerne enthalten, da ich nicht da war. Das kann ich nachvollziehen. Mali hat das schon gelesen, danke. Habe ich wirklich, weil da behaupt Sachen behauptet worden sind, was da drin steht, aber da steht gar nicht drin. Helder liest noch, okay. Gut. Alles klar, finde ich auch. Danke. Ja, danke fürs Erstellen, danke fürs Vorbereiten, danke fürs Einstellen. Ja, somit ist das angenommen. Dann haben wir Berichte, was so die letzten 14 Tage passiert ist. Da war ja hauptsächlich die Aufstandsversammlung in Bielefeld doch etwas dominant, sowohl von der Zeit her wie auch von der Bedeutung her. Und die steht bei uns allen drin als ja, eine der Haupttätigkeiten. Ich kann sagen, dass ich da ansonsten noch bei den Polgav-Sitzungen des Bundes den Helder vertreten habe. Und dann mich auch noch, ich glaube, zwei Sitzungen waren es, mich um das Bündnis Versammlungsgesetz NRW gekümmert. Dazu kommen wir dann gleich noch. Und damit gebe ich dann mal ab an Buddy, der schon eine Menge eingetragen hat und da vielleicht auch einiges zu erzählen möchte. Sehr gerne. Es hat sich, es ist fast ein Copy-Paste vom letzten Mal. Also Schatzmeisterei, ja. Unser Martin ist jetzt bis, warte mal, 2 Wochen im Urlaub. Von daher brauche ich noch Rückgriff und wir haben ein paar Rechnungen bekommen von der Bundesbuchhaltung. Das möchte ich mit euch allerdings erst noch besprechen, wie wir damit vorgehen. Obwohl eigentlich ist es klar, wie wir damit vorgehen. Ich benötige dann noch Freigaben. Und wirklich schon wieder Telefonate mit neuen Mitgliedern und möglichen Listenkandidaten. Das war halt vorletzte Woche. Hotel- und Veranstaltungsorga für die AV. Auch da kriegen wir eine Gutschrift für die nicht genutzten Hotelzimmer. Kontakte auch zu mehreren VKVs, gerade eben noch zu Köln und Bielefeld und ach, ich will sie nicht alle aufzählen. Die sonntägige Klausur hatten wir auch noch, die darf Frank sich auch noch oben eintragen. AGSG-Besuche sind für mich selbstverständlich. Ich war eben auch in der AG Drogen- und Suchtpolitik. Extra noch eingepackt. Ein paar Rückrufe und Antworten habe ich noch nicht geleistet. Habe ich vom letzten Mal kopiert. Sorry, Wolf. Habe ich jetzt getan. Dann war im letzten Protokoll die Ausschreibung Bundeswahlkampf für NRW. Und das muss ich sagen, habe ich verpennt. Ich habe das Protokoll gelesen und ich hätte es machen müssen. Ich werde das für den Umlauf vorbereiten und rufe jetzt jeden Mithörer auf. Ihr dürft euch bis 2021 melden, wenn ihr den Job machen wollt. Einer hat sich schon vorgetan, dieses zu tun. Das müsste alles von mir sein für die letzten 2 Wochen. Was? Da ist aber noch Luft, ne? Buddy, da geht noch was. Ja, ist zu wenig, ich weiß. Ohne Frage. Danke trotzdem. Möchte sonst noch? Ich hake direkt mal hier mit rein. Also auch bei mir war es eher die Vorbereitung zur AV und auch den meisten Teil, den ich jetzt da noch hatte, war jetzt auch der Punkt der Briefwahl, der jetzt da noch vorbereitet werden musste, beziehungsweise jetzt auch noch versendet werden sollte. Ich habe auch schon erste Rückmeldungen erhalten von Menschen, die die Briefwahlunterlagen schon erhalten haben und auch auch Nachfragen auch schon erhalten habe von Leuten, die sie eigentlich erwartet haben, bis jetzt noch nicht da sind, aber das da lag es wohl an Postleitzahlen, die nicht ganz gestimmt haben. Auch da bitte immer der Hinweis, achtet bitte drauf, dass eure Adressen in der Mitgliederverwaltung auch stimmen, sonst haben wir natürlich dann da ein Problem. Aber sonst wäre es das bis jetzt. Und Isan hat auch noch ein Wort mit ihm noch. Bitte gerne. Ich springe nochmal zurück. Punkt Protokoll. Frank, für die Tonaufnahme. Sagst du bitte auch, wie du beim Protokoll abstimmst? Habe ich das nicht deutlich genug gesagt? Ich war dafür. Dankeschön. Dann mache ich mal weiter, auch AV und Briefwahl. Ich hoffe, ihr habt alle schon Post bekommen, die meisten. Dann Ticketbearbeitung und ein bisschen Korrespondenz. Danke sehr, dass der Daniel die Technik auf der AV am Laufen gehalten hat. Kann ich hier nur mal erwähnen. Ansonsten danke an euch alle für die großartige Mitarbeit, Unterstützung und so weiter. Das hat alles soweit doch wirklich gut funktioniert. Und Punkt. Also, danke. Und die Frage, wie geht's euch beiden denn überhaupt so? Wir leben. Das ist schön. Ja, ich würde der Frage eine Frage anschließen wollen. Wie geht's denn der Familie? Alles topfit und wir freuen uns, demnächst wieder Müll rausbringen zu dürfen. Ja, weil deswegen war das Ganze ja. Das freut mich auch, weil das war ziemlich wichtig. Für mich jedenfalls. Ja, und für die, jetzt hier nicht so geheimnisvoll, es gab halt mal, es gibt ja so noch so was Komisches, was da gerade grassiert. Eine Vermutung, die jemand nicht bestätigt hat. Aber jetzt nicht weiter ins Detail, damit sind wir durch. Gibt es irgendwelche Rückfragen vielleicht zu den Tätigkeitsberichten? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann verweise ich auf die Statistik ab Zeile 465 im Protokoll. Da gibt es einige Aktualisierungen, und zwar mit Stand von heute sehe ich gerade aktueller Mitgliederstand. Die Hälfte unserer Mitglieder ist stimmberechtigt, sprich da müssen noch ein paar doch mal ihren Jahresbeitrag zahlen. Das wäre ganz nett, wenn Sie wieder ein bisschen mitstimmen wollen. Ich denke, es gibt dieses Jahr noch einiges zu abzustimmen. So, die Kontostände sind auch drauf aktuell. Vielen Dank. Wir haben Termine. Da wäre als nächstes die außerordentliche Mitgliederversammlung in Köln. Da wird noch ein Anlauf genommen. Es hat ja schon mal einen gegeben, der nicht ganz so geklappt hat. Noch mal einen Anlauf genommen, wieder zu einem Kreisvorstand zu kommen. Ansonsten ist der Kreisverband ja im Moment schwebend. Ich drücke die Daumen, dass das auch funktioniert diese Woche. Es gibt wohl neue Aktivitäten, das ist auf jeden Fall zu begrüßen. Darf ich dazu was sagen? Bitte gerne. Ich hatte dich angerufen. Ich muss wirklich am 3.4. arbeiten. Dafür habe ich mir den 10.4. freigeräumt. Der müsste auch noch als Termin eingetragen werden. Wahl, Auszählung und Fortsetzung der Aufstellungsversammlung. Habe ich eben vergessen einzutragen. Genau, das hatten wir in Bielefeld ja gesagt, dass der 10. dann aber in Düsseldorf die spannende Auszählung ist, ob wir denn tatsächlich zu einer Liste, also eine Liste haben, weil das braucht halt die Bestätigung durch die Briefwahl. Ich hoffe mal sehr. Und genau, dann hätte ich, das hätte ich mich jetzt auch noch gefragt, weil ich habe schon mitgekriegt, dass es ja Termine zur Datenschutzschulung weiter gibt. Und die werden gerade auch nachgetragen. 8.4. und 23.4. Dankeschön. So, dann kommen wir nun, denke ich mal, zu den Anträgen, wenn es da keine Fragen aktuell gibt. Entschuldigung, ich kriege gerade immer noch von der Besprechung eben haufenweise Nachrichten hier rein. Egal, ich konzentriere mich jetzt. Also Anträge an den Landesvorstand, Abzeile 91. Da hätten wir als erstes, und doch ziemlich wichtig, den Antrag mit der Nummer 459161. Den hätte ich fast eingereicht, da ist mir aber irgendwann zuvor gekommen. Antragsteller, die Antragstellerin ist die da und möchte, ja, ich sehe sie schon im sprechenden Raum, man möchte den Antrag vorstellen. Bitte schön, Vaku. Guten Abend. Es geht um das geplante Versammlungsgesetz in NRW. Da hatte ich auch schon mal was über die AGÖA-Liste geschickt. Es hat sich hier ein Bündnis neu formiert, und zwar das Bündnis gegen das Polizeigesetz, was wir damals hatten, wo wir auch die große Demo gemacht haben. Und dieses Bündnis hat sich also formiert, um auch hier wieder zu versuchen, dagegen dafür zu kämpfen, dass da eben noch was passiert, weil wir dieses Versammlungsgesetz, was die Regierung da sich vorstellt, nicht so gut finden. Und es gab da schon einige Bündnistreffen und was bereits feststeht, ist so das grobe Grunddesign. Das kann ich hier nicht reinposten, aber der Vorstand hat das als Anhang bekommen und der Aufruf. Und was bis Freitag halt festgelegt werden muss, sind die Bündnispartner. Und deswegen mein Antrag, dass wir als Piratenpartei NRW da als Bündnispartner mitgelistet werden. Ja. Ich habe das ja auch schon bei ein paar Sitzungen gesagt, dass ich da auch bei diesen Beratungen halt dabei war. Ich unterstütze das sehr. Hintergrund, politischer Hintergrund auch, ist die, ja, die ganze Sicherheitspolitik. Ihr kennt alle noch den Wahlkampf, nicht nur 2012, sondern vor allen Dingen auch 2017. Politik der Angst von der CDU, Sicherheit ganz groß geschrieben, wir brauchen Sicherheit, wir brauchen Kontrolle, wir brauchen Polizei, wir brauchen alles. Und das ist halt eine weitere, weiterer Effekt von dieser Politik, und der ist insofern sehr schlecht, weil wir haben kein Versammlungsgesetz in NRW, das heißt nicht, dass wir hier eine Lücke haben, das heißt, dass ein das alte, in Anführungsstrichen, Bundesgesetz halt hier gilt und dieses neue Gesetz einer sicherheitsfanatischen Landesregierung kann nicht gut sein für die Bürger. Es ist auch nicht gut. Es ist wahrscheinlich, so wie es jetzt geschrieben ist, wird es wahrscheinlich auf jeden Fall, also wird es wahrscheinlich vor Gericht landen, weil es einfach die Versammlungsfreiheit, die im Grundgesetz steht, massiv einschränkt. Und ja, deswegen ist es einfach unheimlich wichtig, sich da zu engagieren und Flagge zu zeigen. Ich muss jetzt mal eins berichten, weil das wird dann vielleicht auch mal irgendwann zumindest auf einem Parteitag erwähnt werden. Wir Piraten haben tatsächlich im Wahlprogramm stehen in Piraten-NRW, dass wir ein eigenes Versammlungsgesetz haben wollen. Insofern spreche ich jetzt fast ein bisschen gegen diesen Parteitagsbeschluss. Wobei der Gedanke ist, dass dieses eigene Versammlungsgesetz ein besseres ist als das bisherige. Das ist nur halt der Trugschluss, dieses können wir nur dann durchsetzen, wenn wir eine Mehrheit haben. Sprich, wenn wir in der Regierung sind und eine Mehrheit haben, dann können wir das Bessere machen. Dafür ist der Wahlprogrammvorschlag gemacht und der Wunsch, ein eigenes Landeswahlgesetz zu haben. Bis wir so weit sind, brauchen wir als 0,5%-Teil noch ein klein bisschen. Und bis dahin kann es nur darum gehen, kein eigenes Landeswahlgesetz haben zu wollen, weil die bestehenden Mehrheiten einfach genau das Gegenteil machen, nämlich kein gutes Landeswahlgesetz. Deswegen ist dann das Bestehende immer noch die beste Variante. So, jetzt habe ich hier genug gequatscht, der Sprechenraum. Nee, der ist noch nicht voll, aber es gibt Wortmeldungen von Helda. Ja, ich wollte es im Grunde nur kurz halten, weil den Antrag, den kann ich jetzt immer nur noch genauso befürworten, wie ich auch die Anträge zuvor und auch die Beitritte zuvor auch immer befürwortet habe. Zumal wir ja auch schon eben genau in diesem Bündnis auch häufig auch vorneweg natürlich mit dran gearbeitet haben, auch mit dabei waren und dementsprechend können wir es, glaube ich, hier relativ kurz halten. Also es ist für uns jetzt sehr unstrittig, daran teilzunehmen und auch das Ganze mit zu befürworten und auch aktiv an dem Bündnis auch teilzunehmen. Danke fürs Kurzhalten. Ich wollte nur noch ein bisschen von dem politischen Hintergrund sagen und vor allen Dingen, dass wir halt auch diesen Programmpunkt, Wahlprogrammpunkt hier als NRW-Piraten mehr haben. Gibt es weitere Fragen oder Wortmeldungen? Das sieht nicht so aus, dann würde ich gerne zur Abstimmung kommen. Will der Landesverband NRW sich an einem Bündnis beteiligen? Dann fangen wir vielleicht oben in der Reihe an. Walli. Selbstverständlich dafür. Ich freue mich schon auf eine Demo, wenn es wieder möglich ist. Dafür. Auch dafür. Dafür. Das ist einstimmig. Herzlichen Glückwunsch. Und die Demos sind jetzt möglich. Sind möglich natürlich auf eine besondere Art mit Abstand und so weiter. Insofern, das geht noch. Aber die Möglichkeit, das einzuschränken, wäre mit dem neuen Versammlungsgesetz auf jeden Fall viel. Die werden viel größer, als sie jetzt sind. Marco, ich könnte dann am Sonntag berichten. Ne? Vielen Dank für deinen Antrag, liebe Marco. Sehr gerne. Ich danke euch und Frank, ich schicke das dann auch über die Liste, ne, dass wir das unterstützen. Sehr gerne, danke. Sehr gerne und sag, ich schicke das auch über meine Listen, die ich hier NoPol GF hätte ich jetzt gesagt. die sind nämlich auch aktiv und von daher werde ich denen das auch mitteilen, dass wir damit drin sind und bei sind. Okay, dann kommen wir zum nächsten Antrag in Zeile 112 mit der Nummer 458463. Beauftragung für junge Piraten e.V. Bund und NRW. Antragsteller ist Eiself und ist der da? Ja, ich soll ihn ja holen, wenn sein Antrag dran ist. Ich guck mal gerade. Entschuldigung, passiert da irgendwas? Oder? Ja, ich finde ihn nur gerade nicht. Das ist das Ding. Ich rufe ihn mal an. Und gut ist. Ja, da kommt er gerade. Ach, guck. Wir haben gerade angefangen, über deinen Antrag zu sprechen. Eiself. Darfst du also in den Sprechenraum? Möchtest du was zu deinem Antrag sagen? Wir haben ihn jetzt gerade gelesen auch. Der Antrag ist ja, wir sprechen jetzt über junge Piraten, ne? Ja, genau. Gut, es ist eigentlich selbsterklärend, ist aktuell in Köln gelistet, ist immer noch aktuell. Ich habe mich bereit erklärt, das so gesehen vorzubereiten und zu klären. Dafür muss einmal ein persönlicher Gerichtstermin gemacht werden und danach sind die Unterlagen dann mal à jour. Und danach würde es dann halt einen Ablaufplan geben, wie wir tatsächlich damit umgehen. Es sei denn, ihr sagt, wir haben eigentlich alles in der Vorstandsqueue und es ist alles vorhanden. Möchtest du, Frank? Also der andere Frank, der Frank H. Ja, also die, ich weiß gar nicht, zur Akteneinsicht, wer jetzt Vereins Vorstand ist und sowas, braucht man, glaube ich, gar nicht eine Beauftragung, aber mag sein, dass das Gebühren kostet, insofern von mir aus ja. Die möglichen weiteren Schritte werden ja nicht mit beauftragt, das heißt, erstmal wird jetzt der Status der beim Amtsgericht hinterlegten Satzung bzw. der dort hinterlegten Ansprechpartner Vorstand in Erfahrung gebracht, was völlig okay ist. Und ich gehe davon aus, dass du dir dann auch eine Kopie machen lässt von dem aktuellen Vorstand, soweit das vom Amtsgericht halt dir genehmigt wird, vom Vereinsregister. Und Gebühren werden dann natürlich erstattet. Und wenn wir die Sachen haben, dann können wir weiter gucken. Dann wissen wir ja, wen wir anzusprechen haben. Ja, und wie gesagt, das Zweite ist halt, endlich die Akademiestraße da rauszuholen, ne? Also ich lese jetzt hier erstmal nur sowohl beim Amtsgericht Düsseldorf wie beim Amtsgericht Köln jeweils für, also zu gucken, wer ist da, was ist da an Satzung hinterlegt. Das, da würde ich sagen, macht Sinn, da eine Kopie von machen zu lassen, falls, wie gesagt, das Vereinsregister das ermöglicht. Und halt, wer Vorstand ist und wo die erreichbar sind. Ändern können wir nichts. Das ist Vereinssache erstmal. Ein kurzer Hinweis, es wäre schon, weil wie gesagt, die wissen auch, dass es unsere Jugendorganisation ist und in beiden ist halt noch die Akademiestraße, deswegen kommt die Post auch zurück. Das würde ich einfach auf die Seelbecker Straße ändern, sodass die Post auch irgendwo bei uns wieder ankommt. Wenn das Amtsgericht das von irgendeinem Dritten, wie soll ich mal sagen, ändern lässt, wenn die das akzeptieren, sollen wir das Recht sein. Also beauftragen können wir das sicherlich nicht, weil wir sind nicht der Verein. Und wir sind auch nicht irgendwie verbunden. Das ist ein selbstständiger Verein, insofern. Aber wie gesagt, wenn das Amtsgericht das, wenn das das Vereinsregister das mitmacht, soll es mir egal sein. Ja, also wenn ich mich einmischen darf, was wir beauftragen können, ist an Frank die Beauftragung zumindest für die Junge Piratenlandesverband NRW e.V. im Sinne des Vorstandes zu handeln und das, die Adresse zu ändern und Akteneinsicht zu pflegen. Das andere ist Bundsache. Nochmal, das sind selbstständige Vereine. Da können wir gar nichts beauftragen. Es mag sein, dass das Gericht das akzeptiert, dass da jemand kommt und sagt, hey, die sind jetzt an einer anderen Adresse. Aber da können, wir können hier nur den Frank beauftragen, da hinzugehen und ihm gegebenenfalls die Kosten zu erstatten für Kopien. Mehr können wir da nicht beauftragen. Ja, das reicht aus. Das reicht doch. Aber die Beauftragung braucht er, in unserem Sinne zu handeln. Also die Auflösung wird er nicht durchkriegen. Aber er kann sehen, wer jetzt Mitglied im Verein ist. Das versucht, habe ich eben versucht auszudrücken, ja. Okay, dann sind wir uns ja da einig. Gut, ersten Teil, Junge Piraten e.V., also Vereinsregister 11639, können wir nicht beeinflussen, das ist Bundsache. Zweite Nochmal. Sache. Hallo, wir reden hier nur davon, dass Frank ins Vereinsregister geht, eine Einsicht nimmt und gegebenenfalls Kopien macht und die bezahlt bekommt. Egal von welchem Verein. Er kann auch für ganz andere Vereine dahin gehen. Also der kann auch den Bund, den Verein des Bundes, kann auch einsehen. Ja, dann soll er sich das Geld, was er dafür auslegen muss, vom Bund bekommen und nicht vom LV NRW. Punkt. Ach, das man. Okay, gut. Ja, natürlich. Ich mache Schatzmeisterei nebenbei. Weiß er doch. Erstes Ding ist Bund. Zweites Ding, sehr gerne. Verlagerung auf der beiden auf Selbecker Straße. Nein, das kann ich nur für den LV NRW, also für den Junge Piraten LV NRW machen. Und Status Finanzbehörden, Banken kann, wenn wir ihn denn beauftragen, hallo, dieses... Da steht mögliche weitere Schritte, darum geht es jetzt nicht. Das, was da steht, wird nicht beauftragt. Das können wir nicht, machen wir nicht. Ja, ich habe kein Problem, die Beauftragung für den Landesverband NRW e.V. zu machen. Was anderes steht uns nicht zu. Neustart der Jugendorganisation unterstütze ich allerdings. Auch wenn das weitere Schritte sind. Um das dann jetzt nochmal festzuhalten, wenn wir jetzt hier einen Beschluss fassen, kann das nur die Zeilen 118 und 119 betreffen. Diese beiden Beauftragungen. Wir können jetzt hingehen und sagen, wir wollen nicht hier, dass jemand vom LV NRW sich beim Vereinsregister erkundigt, wie es denn um den Piraten, Junge Piraten e.V. des Bundes steht. Das können wir sagen, das wollen wir nicht. Okay. Also reden wir jetzt nur über 119, Zeile 119. Alles andere, was da drin steht, sind mögliche weitere Schritte, die hier irrelevant sind. Die gehören nicht zu dem Beschluss. Bei mir stimmen wir dann erst mit Zeile 119 ab. Beauftragung Junge Piraten LV NRW. Akteneinsicht und wer Vorstand ist und so weiter zu eruieren. Wer ist dafür? Dafür? Ja. Auch dafür? Okay, also drei dafür, eine Enthaltung oder sowas mit betreffend die Zeile 119, Beauftragung nach Köln zu fahren und Vereinsregister dort die Infos zum Landesverband NRW e.V. der Jungen Piraten zu besorgen. So, dann die Zeile 118. Darf ich einmal kurz dazwischen? Aber bitte. Elder, deine Abstimmung ist auf der Audioaufnahme nicht zu hören. Bitte nochmal wiederholen. Dafür war das. Herzlichen Dank, dann bin ich auch schon wieder ruhig. Sorry, Frank. Kein Thema. Okay, dann für die Zeile 118 das Gleiche für den Bundesverband zu machen, der halt beim Amtsgericht Düsseldorf registriert ist, vom Vereinsgericht Düsseldorf. Hintergrund war, glaube ich, dass der Vorstand hier zu großen Teilen aus NRW kommt. Ich weiß gar nicht mehr genau. Aber das soll auch gerade herausgefunden werden. Richtig war der Hinweis von Walli, dass das natürlich den Bundesverband betrifft. Also es ist der Bundesverband der Jungen Piraten, der aber ja auch selbstständig ist. Ich hätte kein Problem damit, wenn wir die 10 Euro hier vom LV NRW auslegen, wie auch immer, können Sie ja mal wiederholen. Sprich, wenn wir das jetzt in einem Aufwand machen und der Frank auch beim Vereinsregister Düsseldorf nachfragt. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, ob wir direkt darüber abstimmen sollen oder ob es noch Fragen dazu gibt. Ich würde eine gesonderte Abstimmung fordern. Weil die jungen Piraten Bund sind im Bund untergliedert. Wenn Frank das trotzdem machen möchte, dann hat er meine Enthaltung. So, aber eine gesonderte Abstimmung. Das hatte ich ja gerade vor. Und jetzt hat Isaac noch eine Wortmeldung. Ja, also bezüglich Bund, lass das mal außen vor, weil der Bund hat mir mitgeteilt, dass das der jetzige Vorstand nicht mehr auf die Tagesordnung setzen wird. Sie hätten das mal probiert, hätten da keinen Bock mehr zu, hätten genügend andere Dinge zu tun. Das soll der neue Vorstand regeln. Ja gut, okay, dann lassen wir das. Das heißt, ja gut, den Beschluss für die Zeile 119 für NRW haben wir ja gefasst, dann sind wir hiermit durch. Eben. Gut. Scroll gerade runter, haben wir noch einen Antrag. Ja, da haben wir doch noch was. Protokoll war durch, ne? Ja, genau. Okay, dann nächster Antrag in Zeile 164. Mit der Nummer 459174. Senkung der Anzahl der für die Wahlzulassung benötigten Unterstützerunterschriften. Bei dem Antrag geht es darum, der Landesverband Berlin hat mit anderen Parteien eine Klage angestrengt vor dem dortigen Landesverfassungsgericht und diese Klage wurde gewonnen. Da ging es um die Anzahl der Unterstützungsunterschriften für die GH-Wahl, Abgeordnetenhaus Berlin. Und das ganz kurz gefasst sagt das Landesverfassungsgericht, die ursprünglich per Gesetz vorgegebene Unterschriftenzahl ist unter den gegebenen Bedingungen Corona und so weiter viel zu hoch und dürfte nur noch nicht mal bei 50%, sondern noch weiter darunter, eher bei 20-30%, sprich bei einem Viertel der bisher gesetzlich festgelegten Anzahl liegen, weil die Erschwernisse wären halt doch erheblich durch Corona. So, was uns natürlich alle jubeln lässt und es geht jetzt darum, es gibt da schon, habt ihr wahrscheinlich auch alle schon mitgekriegt, ganz viel Initiative auf Bundesebene, auch für die Bundeswahl, hier noch ganz schnell auf Basis dieses Gesetzes Änderungen herbeizuführen und mein Interesse war halt hier auch für den Landesverband Nordrhein-Westfalen, dass wir uns natürlich daran beteiligen, im Sinne nicht nur, was die für die Bundestagswahl zu sammelnden Unterschriften angeht, sondern auch für Direktkandidaten noch zur Bundestagswahl und natürlich auch für die Landtagswahl, die uns bevorsteht, wo wir im Herbst aktiv werden müssen. Und so wie es aussieht im Moment, werden wir dann immer noch mit Corona zu kämpfen haben, wobei das werden wir natürlich sehen. Also, Antrag ist, dass sich der Landesverband NRW beteiligt. Ich hatte eine Summe hier eingetragen als, ja, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen Budget, um halt die in Anführungsstrichen Freiheit zu haben, die notwendigen Maßnahmen direkt einleiten zu können, dass, weil es ist hier ich wollte gerade sagen, Gefahr im Verzug. Hier muss halt schnell gehandelt werden. Mir geht es nicht darum, dass der Landesverband hier 5.000 Euro auf den Tisch legt, sondern natürlich alles, was bundesmäßig gemacht wird, wird aufgeteilt entsprechend der Stärke der Landesverbände und so weiter. Mir ging es nur darum, halt hier möglichst frei und schnell agieren zu können. Dafür ist hier die Summe eingetragen. Die wird nach jetzigem Stand, Bali hat sich da auch schon kundig gemacht, überhaupt nicht notwendig werden. Wird wahrscheinlich jetzt noch ein paar Worte dazu sagen. Ich höre jetzt hier erstmal auf. Ich rede schon wieder für viel. Bali, bitte. Ja, ich habe zur Diskussion gestellt. Ich weiß, Frank, du hast in Brüssel viel zu tun, deswegen habe ich mich kundig gemacht. Der Martin Colin Glaser ist verantwortlich dafür oder hat die Verantwortung übernommen, wie auch immer. Also, ich sage, dass wir als Landesverband Maßnahmen ergriffen haben, die das Ziel haben, die Anzahl für die Wahlzulassung nach Vorgaben der Wahlgesetze benötigten Unterschriften zu reduzieren, beziehungsweise die Sammlungspflicht zu auszusetzen oder abzuschaffen. So, hierfür wurde bereits vom Bund ein Rechtsanwalt kontaktiert, der das für möglich wenig Geld, soweit gesetzlich vertretbar, die Klage vorzubereiten. Und das Ganze war in der PolGF-Sitzung, wo auch, warte mal, Frank, Elder und ich waren, glaube ich. Ich hoffe, Elder war auch dabei. Nicht, dass ich was Falsches sage. So, die im Moment entstehenden Kosten wurden vom Beauftragten für den Bundeswahlkampf ein Budget von 3.000 Euro veranschlagt, welches aus Mitteln des Bundesbudgets getragen wird, weil wir ja abgestimmt haben, uns nicht an dem Wahlkampf, aus dem Wahlkampfbudget übrigens, wo wir dagegen gestimmt haben. Weiterhin, und das fand ich besonders wichtig, wir wollen ein Alleinstellungsmerkmal erreichen für die Bundestagswahl und folgende Wahlen. Und wollen eigentlich keine Kooperation mit anderen Parteien. Ihr kennt sie alle selber, ich muss sie jetzt nicht auflisten, dann mache ich Werbung für andere Parteien. Es sieht im Moment so aus, wenn mehrere, auch die anderen Parteien, die Klage einreichen, wird das Bundesverfassungsgericht selbst erkennen, es geht um das gleiche Thema und daraus eine Sammelklage machen. Also wir sind im Moment nicht gefordert. Gut, da sich das bei der nächsten Sitzung ändern kann, ging es mir einfach darum, weil das jetzt der Beschluss von Berlin, vom Landesverfassungsgericht, ist von letzter Woche. Hier ist jetzt, unsere Liste wird hoffentlich in 14 Tagen bestätigt. Das heißt, hier ist kurzfristiges Handeln notwendig. Und deswegen hätte ich gerne diesen Beschluss, wie ich den gestellt habe, abgestimmt, einfach um handeln zu können. Es geht nicht darum, hier Geld auszugeben. Es geht nur darum, wenn es notwendig ist und wenn wir hier, wie auch du gerade gesagt hast, alleine handeln sollen, dass wir schnell agieren können. Nicht mehr, nicht weniger. Wenn wir hier zu freigebig mit dem Geld umgehen, wird uns das Fell über die Ohren gezogen. Das ist schon klar und wir werden gevierteilt und was der Kuckuck was. Also, insofern würde ich halt, ich würde auch gar nicht jetzt weiter über wer was wie hier in welchen Topf kommen, was es kosten könnte oder auch nicht, gar nicht weiter diskutieren, weil das ist alles hypothetisch. Mir geht es um Handlungsfreiheit mit dem Ziel, mit möglichst wenig Kosten, gleichzeitig aber möglichst wenig Unterschriften sammeln zu müssen. So, das ist das Ziel dieses Antrags. Gibt es dazu weitere Fragen? Ich kann nur meine Version vertreten und ich sehe nicht die Notwendigkeit des Budgets. Das habe ich verstanden. Aber da ich nicht in die Zukunft gucken kann, kann ich das halt nicht ausschließen. Üblicherweise kosten Gerichtsverfahren Geld. Darf ich etwas anmerken noch dazu? Beim Bund nein, beim Land ja. Hat ganz andere Sachen. Aber die Bundesentscheidung hat eine Durchschlagskraft, solange wir uns leider mit Covid-19 beschäftigen. Wenn wir uns hoffentlich mit Covid-19 im Jahr 2022 zu unserer Landtagswahl nicht mehr damit beschäftigen müssen, dann sind die Umstände andere. Und dann können wir uns über das Budget unterhalten. Genau, und da ich das gerne auch heute geklärt haben möchte, würde ich dann jetzt gerne zur Abstimmung kommen. Weitere Fragen scheint es nicht zu geben. Und würde gerne dann diesmal unten anfangen. Ich bin dafür. Ich bin auch dafür. Dafür. Ja, ich bin dagegen. Okay, dann ist das mit 3-1 angenommen. Vielen Dank. Es tut mir leid, Frank. Ich muss dich leider schon wieder unterbrechen, weil ich den Helder in der Aufnahme wieder nicht gehört habe. Das ist sehr komisch. Ich bin dafür. Herzlichen Dank und Entschuldigung. Bitte hör auf, mich immer lokal stumm zu stellen bei sowas. Das. Ja, okay. Die anderen beiden sind dann Enthaltung, wenn sie nicht da sind. Verstehe. Vielleicht eine kurze Klärung der Abstimmungsweise bei Vorstandssitzungen. Anders als bei den Umlaufbeschlüssen ist hier nicht der komplette Vorstand als Quorum gedacht. Bei Vorstandssitzungen ist das der Vorstand, der anwesend ist. Beschlussfähigkeit besteht, wenn mindestens mehr als die Hälfte der Vorstandsmitglieder da ist, dann gilt der Vorstand als beschlussfähig, und zwar in dieser Menge, die dann da sind. Das heißt, bei 4 Vorstandsmitgliedern, die da sind, gelten bei 3 Ja-Stimmen dann auch der Beschluss für beschlossen, da ja dort mehr Ja- als Nein-Stimmen waren. Ja, Elder. Alles gut. Ich trotzdem bin ich dagegen und fertig. Könnt ihr ja so beschließen. Ist protokolliert, glaube ich. Ist gerade passiert. Und jetzt kommen wir zu den Vorstandsbeschlüssen seit der letzten Sitzung. Umlaufbeschlüsse, da war noch gerade irgendwas mit der kleinen Zulage für Kostenrahmen, Bali. Kannst du was dazu sagen? Zeile 183, Umlaufbeschluss. Das ist der Umlaufbeschluss für die Kosten AV-NRW-Präsenzveranstaltung, die übrigens super gelaufen ist. Bloß nebenbei nochmal, die Frank eben schon erwähnt hat. Wir hatten einen Kostenrahmen von 1.150 inklusive Mehrwertsteuer und das musste kurzfristig nochmal per Umlauf gemacht werden, weil wir einen zusätzlichen Dingens DSL-Anschluss benötigt haben, damit das reibungslos vonstatten geht. Wir haben alle dafür gestimmt und von daher ist auch schon bezahlt, wie ich heute erfahren habe. Alles klar, wunderbar. Okay, dann sind wir jetzt ja schon gnadenlos bei den neuesten Meldungen aus den Kommunen. Gibt es denn da hier vielleicht Menschen aus dem Zuhörerraum, die einen Bezug zu Kommunen haben und uns da vielleicht Dinge mitteilen wollen, so wie das in der letzten Sitzung dann doch erfreulicherweise immer mal wieder vorgekommen ist. Die Sachen kannst du eigentlich alle löschen, weil die schon erledigt sind, weil es steht schon oben als Termin drin. Das ging alles nur in Köln. Bei sonstiges. Ansonsten habe ich da im Moment nichts, es sei denn, wir besprechen das hier jetzt öffentlich, nämlich die Neueröffnung der AV oder wir machen das gleich eben separé. Ich habe jetzt gerade eine Wortmeldung von Isanne, aber vorher kurze Frage, was meinst du mit Neueröffnung der AV? Naja, wir haben die ja nur unterbrochen und wir brauchen noch für die AV, die muss fortgesetzt werden, nicht Neueröffnung, fortgesetzt werden. Das war das richtige Wort, weil uns noch drei wichtige Sachen fehlen. Ja, okay, ich weiß jetzt nicht, worum es bei Isan geht. Vielleicht fragen wir erstmal. Ich kann die natürlich nicht löschen, die alten Einträge. Normal habe ich es jetzt immer so gemacht. Von drei LAFO-Sitzungen fasse ich die dann immer zusammen, dann kommen die oben in bisheriger Status. Und dann lasse ich wieder drei zusammenkommen. Dann werden die wieder zusammengefasst. Deswegen stehen die alten Meldungen noch mit drin, damit man auch so ein bisschen einen roten Faden hat. Finde ich völlig in Ordnung, danke. Da kann man auch sehen, was Eiselfer noch für Aufgaben hat. Dann wären wir durch. Genau. Ja, wie eben schon mal gesagt, das danke nochmal an alle Beteiligten für die AV, die soweit, denke ich mal, wirklich sehr gut gelaufen ist. Wir haben eine tolle Liste, wir haben eine tolle Spitzenkandidatin und können ja hoffentlich spätestens in 14 Tagen dann, wenn genügend mit dir abgestimmt haben, dann auch richtig loslegen. Jetzt gibt es doch noch eine Meldung im Gespräch. Eiself, bitte. Ja, da ihr schon weiter seid. Erstens, der Antrag 132. Wann wird der beschlossen? Was ist der Antrag 132? Das bezieht sich auf die Landesgeschäftsstelle. Ja, würde ich jetzt nicht weiter drüber sprechen wollen, Frank. Gut, und die zweite Sache, nachdem man jetzt feststeht, vom 8.5. bis 29.5. Bundesparteitag als Online-Präsenzveranstaltung, gibt es schon eine Planung, wann es einen Landesparteitag für Vorstandswahlen gibt? Danach erst oder irgendwo dazwischendurch? Zwischen was jetzt? Zwischen jetzt und dem Bundesparteitag oder was? Ob es eine Überlegung gibt, nachdem der Termin ja jetzt feststeht, wann es einen Landesparteitag geben würde, wo dann die Vorstandswahlen stattfinden? Nee, den gibt es jetzt noch nicht, weil es im Moment nicht so eine Phase ist, wo man jetzt viele Sitzungen plant, also finde ich. Also wir machen ja jetzt einen Bundesparteitag. Warum soll jetzt in dem Zusammenhang Landesparteitag auch stattfinden? Verstehe ich nicht ganz. Also nach meinem Kenntnisstand ist es ja so, ihr seid ein dezimierter Vorstand, die teilweise nur noch arbeiten, weil sie noch im Amt sind, aber eigentlich schon lange aufgehört haben. Ja. Und dafür muss es einen Landesparteitag geben für Vorstandswahlen. Wir haben natürlich zuerst die AV gemacht. So, jetzt steht aber fest, dass wir, wenn wir Pech haben, 4 Wochenenden, ich sage jetzt mal Bundesparteitag online haben. Deswegen müsst ihr ja irgendwann eine Entscheidung treffen, dass der Landesparteitag zum Beispiel erst im Juni oder Juli stattfindet. Diese Entscheidung werden wir finden, lieber Frank. Und ich weiß auch, dass wir eigentlich schon im April letzten Jahres eine Landesvorstandssitzung für Neuwahlen gemacht haben müssen. Dann kam uns dieses blöde Corona dazwischen. Deswegen haben wir den im November, glaube ich, auch abgesagt. Das heißt, wir haben es versucht, einen zu tun. Und wir werden uns intern darüber austauschen, wann, wie, wo wir einen machen wollen. Ja, wäre super. Wenn es jetzt dringenden Bedarf der Mitglieder gibt, dass wir auch vor oder während der Bundes das Bundesparteitag, das einen Landesparteitag machen, um Vorstände neu zu wählen, dann lasst uns das bitte wissen. Bisher haben wir sowas noch nicht vernommen. Aber wie gesagt, kann ja sein, aber wäre dann schon gut, das mal zu erfahren. Also um es dann nochmal zu sagen, hier klebt jetzt keiner am Platz oder so, darum geht es gar nicht. Wir versuchen natürlich nur für die Beteiligten ja auch den Aufwand so gering wie möglich zu halten. Und das war schon eigentlich anspruchsvoll damit mit der Präsenzgeschichte in Bielefeld. Und es wird ja nicht besser in den nächsten Wochen offensichtlich, was so die Situation dieser Seuche angeht. Es war ja auch nur eine Frage. Vielleicht kann sich auch der Paul GF dazu melden, der ja offiziell schon Ewigkeiten gesagt hat, er hört auf. Vielleicht macht er ja auch komplett weiter. So, aber unterm Strich muss man ja auch an eure Arbeitsbelastung denken. Und deswegen war das nur eine Nachfrage, weil es war mal so eine Diskussion. Aber trotzdem schönen Abend. Danke, lieber Frank. Das haben wir aufgenommen. Und wir werden mal Ausschau halten. Ich weiß, dass wir ein LPT machen müssen und ich denke, vor nach den Sommerferien wird da nichts passieren. Auch danke für den Hinweis. Aber gut, auch an der Stelle nochmal tatsächlich auch danke an Helder, dass er da noch bei der Stange bleibt. Das ist sicherlich notwendig. Ich versuche ihn ja auch so weit zu unterstützen, dass ich die Polgef-Sitzung halt für ihn mache. Und insoweit danke, dass wir so noch arbeiten können. Sicherlich ist das hier alles ein bisschen auf dem Zahnfleisch kriechen, aber gibt uns Alternativen. Ne? Gut, gibt es sonst noch etwas zu besprechen heute? Ich hätte eine Frage an den Eiself. Ausnahmsweise. Wann machen die Düsseldorfer ihre Direktkandidatenwahl? Solltest du den Vorstand fragen. Das ist die gleiche Diskussion wie hier. Ich sag nur Open Slides, ne? Ja, ich dachte, es gibt auch Beschlüsse, dass das genutzt werden kann komplett, sodass die einzelnen Leute vor Ort auch planen können, Termine abstimmen können. Ich weiß, dass wir am 8.4. haben wir für Gesamtköln eingeladen oder was war das, Heinsberg. Auch da war, wo ich gesagt habe, dann lass uns das direkt hintereinander machen. Aber ich sag ja, es ist ja alles super Töpfte und... Ich brauche nur Minimum 3 Wochen Vorlaufzeit, wenn ich euch da unterstützen soll. Sag ja, es geht nicht gut. Okay. Jetzt scheint jetzt, glaube ich, das ist ein Zwiegespräch ab aus der Vorstandssitzung in was ganz anderes. Unterhaltet euch da gerne bilateral und danke an Harry für das Angebot, Mr. Open Slides. War auch eine gute Arbeit auf der Aufstellungsversammlung. Und es sieht das wohl so aus, als wären wir jetzt am Ende der Tagesordnung. Dann scroll ich mal gerade runter, um zu gucken, wann unser nächster Termin ist. Den werde ich jetzt einfach mal bekannt geben. Das ist der 8.4.2021. Ist das nicht Ostermontag? Nee, das ist der Donnerstag. War jetzt nur mal ein Test, okay. Ja. Vor der Auszählung. So. Genau. Spätestens dann um 20:30 würden wir uns widersprechen. Danke an die Zuhörer. Der Osterhase sehe ich gerade, ist auch da. Nicht verraten. Mal gucken, wo da die Sachen versteckt sind. Das werden wir vielleicht beim nächsten Mal auflösen. Und damit erlaube ich mir, die Sitzung um 21:27 Uhr zu beenden.